Hallo bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Die Sendung rund um den NSU-Komplex hier auf FSK 93.0. Immer samstags 19 Uhr, genau hier und danach im Internet auf freie-radios.net runterzuladen, aber auch auf der FSK-Homepage als Podcast zu finden. Ja, diese Woche eine relativ aktuelle Sendung sozusagen, in der wir mal wieder die aktuellen Zustände in Deutschland und besonders in Hamburg in den Blick nehmen wollen. Da hat sich gerade in der letzten Woche wieder viel Erschreckendes getan. Jetzt erstmal aber ein Blick nach München zum Prozess. Die letzte Woche war relativ interessant durchaus. Wir haben ja schon berichtet über die Frau, die in Dortmund 2006 angeblich Chepe gesehen haben möchte. Also die hat damals aus dem Fenster sozusagen geguckt, aus dem Dachfenster und hat dabei ihren Skinhead-Nachbarn eben möglicherweise mit den beiden Uwes und Beate Chepe gesehen. So, die hat dann schon ausgesagt vorletzte Woche und eben ihr Mann auch ausgesagt diese Woche. Hat die Frau des Skinheads. Dessen Geschichte geht nämlich so, das haben wir hier auch schon gesagt. Also, er sagt, ja, 2006 hat er seine Frau kennengelernt und die waren da eben in diesem Nachbargarten unterwegs und seine Frau wäre das gewesen, weil die würde ja Chepe durchaus ähnlich sehen und die Nachbarin habe Chepe gesehen und ja, er hätte in der Zeit durchaus Tarnhosen getragen, es war halt in, man hätte ihn für Nazi gehalten, er hatte halt kurze Haare, ist aber kein Nazi. Komischerweise heißen ja seine Kinder nach angeblich germanischen Gottheiten, wobei dann auch vor Gericht festgestellt wurde, dass der Name Aryan, also arisch, dann sich doch nicht auf eine germanische Gottheit bezieht. Sein anderer Sohn heißt Ole Odin. Und ja, da redet er sich damit raus, dass das eben sein historisches Interesse für das alte Germanenreich sei. Genau, seine Frau hat Ähnliches ausgesagt. Sie haben sich da, hätten sich da 2006 kennengelernt und die Nachbarin hätte eben nur sie und die beiden Neffen oder andere Freunde von denen beobachtet, aber nicht den Skinhead und Uwe Mondlos und Uwe Böhnhardt und Beate Chepe. So, vor Gericht kam dann auch noch raus, dass die Neffen von diesem Hausmeister durchaus Neonazis sind und zum Beispiel Freiheit für Ralf Wohlleben fordern, der ja dort auch vor Gericht steht, woraufhin der Nachbar meinte, Wohlleben kenne ich nicht. Ja, und der ihm direkt gegenüber saß. So, das Ganze ist halt, man weiß natürlich nicht, was daran ist, aber diese Story, die sich da die Nachbarn zurechtgelegt haben, ist schon sehr, sehr löchrig und man könnte da schon mal nachfragen, inwiefern haben die eigentlich Kontakte in die Nazi-Szene und so weiter und so fort. Das heißt ja nicht zwingend, dass die NSU-Leute da waren, aber dieses ist einfach relativ dünn, die Geschichte und gleichzeitig wird die aber durchaus wohl geglaubt dort vor Gericht. Also das wird denen so abgenommen und im Zweifel wird das jetzt so ein bisschen zu den Akten gelegt. Diese Nachbarin, das konnte man auch den Medien entnehmen, das wurde dann immer so am Rande erwähnt, das war eigentlich so ein bisschen merkwürdig, aber gut, wurde eben immer erwähnt, dass die früher auch bei kommunistischen oder sozialistischen Zeitungen geschrieben hat, ob die damit jetzt diskreditiert werden sollte oder nicht. Von den Medien ist unklar, die Anwälte, die Verteidigung hat es zumindest probiert, aber wer weiß, ob das auf irgendwelche Ohren gestoßen ist, eigentlich nicht. Aber im Grunde erklärt das auch, warum diese Frau damals die Beobachtung so genau gemacht hat. Die hat ja sogar ein Fernglas zur Hand genommen, um sich das alles genauer anzugucken. Die wollte einfach mal schauen, was ihr Nazi-Nachbar so treibt. Das ist ja durchaus nachvollziehbar. Wenn man erkennt, oh, neben mir ist ein Nazi eingezogen, dann guckt man vielleicht schon mal etwas näher hin. Und da hat sie eben diese Beobachtung gemacht. Ja, bleibt zu hoffen, dass das nicht einfach so unter den Teppich gekehrt wird und diese Storys von den Eltern von Ole Odin und ihrem Sohn Aryan so stehen gelassen wird. Ja, das war also der Prozessauftakt. Dann wurde diese Woche auch Carsten Schulze vernommen von den Anwälten von Wohlleben. Das wollte er erst nicht, hat es dann aber doch zugelassen. Und dabei haben die Anwälte von Wohlleben tatsächlich probiert, Wohlleben aus sozusagen der Nazi-Ecke rauszuholen, was natürlich ein interessanter Versuch ist sozusagen, weil ja gegen ihn auch das meiste, rein juristisch gesehen, im Moment vorliegt. Aber das haben sie jedenfalls probiert und ja, aus der Aussage von Schulz ist jetzt momentan noch nicht so viel rauszuholen, aber die Anwälte von Wohlleben haben eben nochmal die Kontakte von Wohlleben und dem NSU zu André K. Nochmal fester gemacht. Die haben denen so zum Geburtstag so eine Art Bildzeitungsseite, die sie selber gestaltet haben, geschickt, wo sie sich eigentlich für verschiedene rassistische Angriffe und so weiter rühmen. Das also dazu. Und das war jetzt die Woche im Prozess. Weiterhin interessant bleibt der November. Da sollen zum einen Chepes Verwandte aussagen. Mal gucken, was da so rauskommt. Aber gleichzeitig sind für den November auch die Nazis aus dem Umfeld geladen. Nämlich unter anderem David Peterey, der ist ja bei der NPD. So, und André Kapke und Tino Brandt und Mandy Struck. Die sind jetzt alle für den November geladen. Und das ist natürlich recht interessant, was die da zu sagen haben. Die sind das nochmal dazu bemerkt, als Zeugen und Zeuginnen geladen und nicht als Mittäter und Mittäterinnen, was aber eigentlich auch durchaus angebracht wäre zum Teil. Zum Teil sind die ja wirklich, werden die ja auch als Mitwisser und Unterstützerinnen gehandelt. Aber im Moment sind die da als sozusagen unschuldige Zeugen erstmal vorgeladen. Aber das ist, dann bleibt natürlich spannend. Bisher sind ja sozusagen die Zeuginnen und Zeugen von den Tatorten viel geladen gewesen und wurden die verschiedenen Morde vor Gericht behandelt. Und jetzt geht es eben noch ein Stück weiter und in das Umfeld. Ja, da wird es natürlich im November nochmal relativ spannend. Das also zum aktuellen Stand von NSU. Zwischen Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-Weiß-Rot ein starkes Volk bringt stark für Tod. NS-Genozid-Industrie, BRD-Abschiebeknäste. Deutschland selektiert und reinigt sich massenhaft rechtlich. Weiße Deutsche entscheiden über Identität, Überleben. Über Überleben, fahren Meere, spülen Schland in bürgerliches Denken, antinational Grenzen zermürben und beenden, ey. Weiße Power macht uns scheiße sauer, Staat und Kapital machen, dass die Schleife dauert. Nazis zeigen sich sozialverträglich, Decke mit Etiketten, nennen es Ethnopluralismus, um die Hetze zu verstecken. Dazu gehören darf höchstens, wer sich assimiliert. Ich krieg Hass auf Papier, Behörden gehören massig blockiert. Residenzpflicht und Asylverfahren, Beschlüsse aus Parlamenten kriegen richtig viel Applaus von ideologisch braunen Händen. Frauen, Mutterkreuze, schlechte Frauen, schwarzer Winkel. Immer noch ein gültiger Grund, auf den Staat zu pinkeln. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Sexism, Selbst, Männlichkeit darf nicht zu Schaden kommen. Frauen kriegen Kinder, Männer kriegen Geld und Anerkennung. Witze peitschen durch das Netz, wenn wir darüber anders denken. Härte, Ellenbogen, Kompetenz und Muskelkraft. Ficken und gefickt werden, Zucker, damit Schluss gemacht. Es geht um Macht und Härte anderer abzuwerten. 88 Mal zu folgen und den Hass zu nähren. Unterwerfung schafft Gehorsam bis in den Tod. Autoritäten sind wie Götter, sie singen ihr Lied, sie essen ihr Brot. Stolz über Kunst, Konformität, kein Raum für zarte Empfindungen. Im Gleichschritt denken, sich weiter beschränken, sind die Rahmenbedingungen. Sensibilität würde sich spüren lassen, wie wenig frei sie sind. Ihre ungleiche Gleichheit, mit der sie sich selber peinigen. Und deshalb prüf mich mal im Bett für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Intuitie auch ohne Haken, Kreuz und Fahnen schwenken. Stehen mit ihren Packets in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa heißt mehr als Nazis jagen, Antifa heißt Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Und so starten wir den Kampf mit Fahre, Punches, Party, Straßenblockaden. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen. Yeah! Männer sein. Männer dürfen Männer nicht lieben, nur Kameraden sind Männer. Männer müssen die Grenze ziehen. 175, ein Wunderpunkt geschichtlich. Wie kann man nur hassen, dass Menschen nicht lieben? Realität, ich blick's nicht. Wenn Frauen Frauen küssen, lieben, ficken, unterstützen, ist es nur okay, wenn sie Männlichkeit damit beglücken. Vom rechten Rand quer durch die Gesellschaft toben sie Klischees über LGBTQ, Homophobie. Minderwertigkeit versus Leistungsstreben, Überlegenheit, ergo weiterleben. Survival of the fittest, kein Nutzen, kein Gewissen. Du bist krank, du bist dran, du bist schmutzig, einnistet. Sozialschmarotzer, Mythen, B, die niederste Instinkte. Schön sozial, not white supremacy, hier auch wieder zu finden. Die Ressourcen sind knapp, man tritt von oben herab. Die Verwertung von Menschen wird als Logik verpackt. Juden sind Händler, ewige Banker und geldgeile Strippenzieher. Jüdische Weltverschwörung, Schattenregierung, was? Mittelfinger. Kritik an Kapitalismus ist was anderes als Schuldzuweisung. Antisemitismus und kritische Haltung unterscheiden. Revisionisten behaupten, Auschwitz hätte es nicht gegeben. Ihretwegen betonen Überlebende ihr Überleben. Keine Opferrolle, weil die Zahlen leider echt sind. Wir bleiben dabei, kein Vergeben, kein Vergessen. Das ist nicht nur Rechtsaußen, das ist auch bürgerliche Mitte. Antifaschismus wird nicht gewürdigt, nicht begriffen. Extremismusdebatte lügt mit zwei Seiten am Medaille. Machen Politik sind korrektiv und schmeißen nicht nur Steine. Rap war immer politisch, immer gegen Rassisten. Auch Statements mancher Rapper ähneln Teilen denen der Faschisten. Nie wieder nur Homo, nie wieder Rap. Ich guck nicht weg, ich brülle Alerta und die Faschista und spuck auf rechts. Und deshalb prüf ich mal im Blick für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Intuitie auch ohne Haken. Kreuz und Fahne schwenken, stehen mit ihrem Dreck jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa heißt mehr als Nazis jagen, Antifa heißt Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Und so starten wir den Kampf mit Fahre, Punches, Party, Straßenblockaden. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen. Yeah. Und deshalb prüf ich mal den Blick für die Zusammenhänge. Denn sie schüren die Intuitie auch ohne Haken. Kreuz und Fahnen schwenken, stehen mit ihrem Dreck jetzt in der Mitte der Gesellschaft. Jeder, der die Fresse hält, wird indirekt zum Helfer. Yeah! Antifa heißt mehr als Nazis jagen, Antifa heißt Tag für Tag das Ganze hinterfragen. Und so starten wir den Kampf mit Sprache, Punches, Party, Straßenblockaden. Alle Mittel sind korrekt und wir haben gerade erst angefangen. Zurück bei FSK 93.0 und auch zurück bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie angekündigt, jetzt der Blick aufs Aktuelle, denn wir sind ja der Meinung, dass wir auch die aktuellen Zusammenhänge, gesellschaftlichen Zusammenhänge und eben auch Geschehnisse im Blick behalten müssen. Und in Deutschland gibt es ja zurzeit an allen Ecken und Enden Proteste gegen Geflüchtetenunterkünfte. Und da hören wir jetzt gleich unseren Korrespondenten aus Berlin mit den aktuellen Neuigkeiten, sozusagen mit den aktuellen Geschehnissen. So, das Ganze wurde, glaube ich, vorgestern aufgenommen. Seitdem ist noch weiteres passiert. Beispielsweise gab es einen Brandanschlag auf die Geflüchtetenunterkunft in Güstrow. Da wurde sozusagen etwas in einen Brandsatz in den Keller geworfen. Zum Glück ist niemand verletzt worden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Immerhin schließt sie einen sozusagen rechtsextremen Hintergrund nicht aus. Aber jetzt mehr von unserem Korrespondenten aus Berlin zu den aktuellen deutschen Zuständen. Hallo auch von mir. Ich mache jetzt die Nachrichten der deutschen Realitäten. Im Zeitraum zwischen 2008 und 2012 wurden in Deutschland 82 Anschläge auf Synagogen registriert. Dies ging aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage hervor, die die Fraktion der Linken im Bundestag gestellt hatte. Die meisten antisemitischen Anschläge dieser Art werden für Nordrhein-Westfalen 24 und Rheinland-Pfalz 13 ausgewiesen, so Petra Pau. In Duisburg fanden am 5. Oktober drei Kundgebungen statt, in deren Verlauf rassistische und antiziganistische Äußerungen getätigt wurden, die alle von Duisburger AnwohnerInnen getragen oder aber offen begrüßt wurden. Zwei dieser Kundgebungen wurden von der rechtspopulistischen Kleinpartei Pro NRW organisiert, eine weitere unter dem Motto »Wir sind Rheinhausen, schau nicht weg« von einem Bündnis Rheinhausener Anwohner. Auf der dritten Kundgebung waren die AnwohnerInnen, unter denen sich auch offen erkennbare Nazis befanden, anscheinend in Höchstform. Die Initiative gegen Duisburger Zustände berichtete von einem rassistischen Mob. Beschränkten sich die AnwohnerInnen in Rheinhausen-Bergheim noch auf offene Zustimmung zu der Hetze von Pro NRW, so nahmen eine Stunde später in Neumühl bis zu 250 AnwohnerInnen selbst aktiv an der rechten Kundgebung teil, feierten die rassistischen Parolen frenetisch und stellten selbst die meisten RednerInnen. Unter vielen wild geschwenkten Deutschlandfahnen und von Klatschen untermalten Sprechchören erinnerte die Stimmung zeitweise an die in einem Fußballstadion. Dutzende Personen skandierten unter anderem Parolen wie kein Asyl in Neumühl und übertrafen die Redner von Pro-NRW in Sachen Radikalität deutlich. Was sich hier am Samstag in geradezu gespenstischer Atmosphäre ereignete, war ein absolutes Novum in der Geschichte von Pro-NRW. So begeistert sind die Rechten noch niemals von der örtlichen Bevölkerung aufgenommen worden. Die AktivistInnen der Kleinstpartei nahezu als Volkshelden feiernd, gerieten die teilnehmenden AnwohnerInnen, welche ihre Häuser geöffnet hatten und sich vom Park bis in die ersten Vorgärten hineindrängten, in eine Begeisterung, die durchaus an eine Pogromstimmung erinnerte. Traurig abgerundet wurde dieses Bild, das selbst hartgesottene BeobachterInnen der Duisburger Verhältnisse in diesem Ausmaß überrascht hat, von einem Grüppchen Polizeibeamter, die feixend und in teils offener Zustimmung das Spektakel am Rand beobachteten. Zwei Tage später, in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober, wurde in einem ausschließlich von Roma bewohnten Haus in Duisburg-Hochfelde Feuer gelegt. Zwar gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen und 42 Menschen, die sich zuvor auf das Dach des Gebäudes geflüchtet hatten, aus dem stark verqualmten Haus zu evakuieren. Insgesamt mussten 6 Erwachsene und 11 Kinder mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei ist sich nach derzeitigen Erkenntnissen sicher, dass es sich um Brandstiftung handelt und ermittelt in alle Richtungen. Die Initiative gegen Duisburger Zustände hat dabei wenig Hoffnung. Nach den bisher ereignislosen und offenbar mit peinlich wenig Begeisterung geführten Ermittlungen der Duisburger Polizei gegen geistige BrandstifterInnen im Internet, aber auch gegen die SchmiererInnen von rassistischen Parolen in den Peschen, darf bezweifelt werden, dass dieses Mal ernsthaft und tatsächlich in alle Richtungen gefahndet wird. Eine solche Ermittlung stünde den BeamtInnen aber gut zu Gesicht. Schließlich haben sie in den vergangenen Monaten kräftig mitgemischt und in der Stimmungsmache gegen DuisburgerInnen aus Südosteuropa. Die Erinnerungen an die Vertuschung und den behördlichen Rassismus im Umgang mit dem NSU-Terror sind noch frisch. Umso genauer werden wir beobachten, in welche Richtung die Polizei in Duisburg-Hochfelde ermittelt. Zudem brannte es unter ebenfalls ungeklärten Umständen in Havixbeck in der dortigen Geflüchtetenunterkunft. Greiz. Vor einigen Wochen wurde in einem typischen DDR-Plattenbau ein neues Asylheim im Stadtteil Politz eröffnet, um unter anderem die neu angekommenen Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Die Greizer Bürgerinitiative gegen ein Asylheim am Zaschberg demonstriert seitdem wöchentlich. Nach dem letzten Aufmarsch unter Wir sind das Volk rufen, wurden Fackeln entzündet. Das ist insbesondere vor der Geschichte des Greizer Widerstandes gegen Geflüchtetenunterkünfte bedeutsam. 1991 wurde eine Unterkunft gestürmt, 2003 angezündet. Auf YouTube ist das Video mit Fackeln gegen das Asylbewerberheim mit mehr Informationen zu finden. Am 8. Oktober sendete das Magazin Panorama eine Reportage über Salzweg. Dort will die Gemeinde gerade das leerstehende hiesige Hotel kaufen, den Salzweger Hof, um zu verhindern, dass das Bundesland dort eine Geflüchtetenunterkunft aufbauen kann. Neben Immobilienwertverlust, Ghettobildung in diesem einen Haus, verlorenem Charme sei dieser Ort ja eben auch an den Schul-, Kindergarten- und Kirchenwegen. Dazu zeigt sich die übliche Liebe der AnwohnerInnen für die Geflüchteten. Das Heim sei zu klein für die Geflüchteten, zudem an einer großen Straße und für die Flüchtlinge generell ungeeignet. Am 17.10. verteilten die Freinationalisten Bayerischer Wald dort ein Flugblatt, Nein zum Heim. Zudem berichtete die Sendung über Traunstein, wo eine Unterkunft verhindert wurde, und über Gauting im Kreis Starnberg, in dessen Unterkunft die Fenster im Hausflur eben mit Sichtschutzfolie abgeklebt wurden, damit die AnwohnerInnen sich nicht durch die Flüchtlinge beobachtet fühlen. Die Sendung kann online auf den Seiten des NDR angeschaut werden. Weitere Bürgerversammlungen wurden aus Förde, Augsburg und Köpenick berichtet. Wir werden ein Auge darauf halten. Ja, vielen Dank nach Berlin für den aktuellen Stand zu den deutschen Zuständen. Das haben wir ja in den vergangenen Sendungen auch immer mal gemacht und auch angekündigt, das weiterhin machen zu wollen, die aktuellen deutschen Zustände im Blick zu behalten. Besonders kritisch wird es ja immer dann, wenn eine neue Geflüchtetenunterkunft eröffnet werden soll. Da schließen sich ja meistens die AnwohnerInnen zusammen, um gegen diese geflüchteten Unterkünfte rassistisch vorzugehen. Und hier in der Sendung soll eben auch darauf aufmerksam gemacht werden, weil wir das für eine richtige Praxis, die auch an das gesamtgesellschaftliche Versagen bezüglich von NSU anschließt, da eben eine Praxis zu entwickeln, die diese Zustände mehr im Blick hat, um schon intervenieren zu können, bevor es zu spät ist. Ja. Also, das wird es auch weiterhin hier geben. Geschichten schreibt das Leben mal noch selbst. Wie versprochen, schauen wir jetzt auch nach Hamburg, wo sich sozusagen die deutschen Zustände in feinster und klarster Form zeigen. Als Einrahmung dazu möchte ich erwähnen, dass ja momentan in den Medien immer sehr viel davon die Rede ist, dass vor Lampedusa Flüchtlinge sterben. Also dass dort die Boote kentern und die Flüchtlinge aus Afrika dort vor der Küste verenden. Das sind, wie ja viele auch der HörerInnen sicherlich wissen, nicht in dem Sinne Neuigkeiten oder aktuelle Zustände. Das ist dort tagtäglich der Fall, das ist dort seit Jahren der Fall und wird auch immer wieder von der Linken skandalisiert, oft ohne dass es gehört wird. Jetzt gerade geht es aber groß durch die Medien und alle sind sehr erschrocken, äußern sich äußerst betroffen über diese Zustände da und äußern sich betroffen, dass dort Leute auf der Flucht sterben. So, wenn nun aber Flüchtlinge überleben, dann ist das sehr zynisch gesprochen den Deutschen beispielsweise auch nicht so recht. Man zeigt sich betroffen über tote Flüchtlinge, wenn aber in Hamburg sind ja Überlebende aus Lampedusa, also die haben diese Flucht glücklicherweise überstanden und sind hier nach Hamburg gekommen. Lampedusa in Hamburg nennt sich diese Gruppe selber, die sind ja schon seit Monaten hier, haben sich organisiert, es gibt Demos, sie sind in der Kirche untergebracht, dort auf St. Pauli und fordern eben ihr Recht, hier bleiben zu können. Sie und damit sind wir mit ihnen natürlich absolut einig. So, gestern. Nun hat sich der Senat, die SPD ist eben nicht einverstanden, dass die Flüchtlinge aus Lampedusa hier bleiben. Gestern wurde sich also entschlossen, rassistische Kontrollen genau gegen diese Menschen aus Lampedusa durchzuführen. In St. Georg und auf St. Pauli ist also die Polizei ausgerückt und hat per Racial Profiling, anders ist das ja nicht möglich, Menschen kontrolliert, die sie entsprechend für Flüchtlinge, mögliche Flüchtlinge aus Lampedusa hielten und haben genau explizit auf der Suche nach dieser Gruppe die Menschen kontrolliert und wer keinen Ausweis hatte, wurde mitgenommen und dann auf dem Revier entsprechend behandelt und der Ausländerbehörde übergeben. So, diese Kontrollen, die fanden nicht nur gestern statt, trotz großer Proteste, die dann gestern Abend und heute schon organisiert wurden, finden diese Kontrollen weiter statt. Allein heute, Samstag, wurden 17 Leute wieder von den Straßen mitgenommen und heute wurden immerhin die Anwälte hingelassen zu den Flüchtlingen. Gestern wurde ihnen der Zutritt verweigert, das ist nicht rechtens. So, und diese Kontrollen sollen auch noch bis Mittwoch andauern. Also Augen auf St. Pauli und in St. Georg. Wenn ihr sowas seht und wenn man sowas sieht, da kann man immer mal einschreiten, fragen, was los ist und zumindest seine Solidarität zeigen. Das ist einfach ein Skandal, kann man mal so sagen. Dieses Wort kann man hier durchaus gebrauchen. Die SPD in Hamburg, das ist ja nicht das erste Mal, dass die durch absolute Law-and-Order-Politik auffällt. Ja, also die sperren sich ohne Ende dagegen, dass diese Flüchtlinge zum Beispiel in der Kirche beheizte Container bekommen. Also die Kirche kann im Winter nicht geheizt werden. Es wird ja jetzt merklich kälter draußen und man kann dort einfach nicht heizen. Also möchte die Kirche für die Flüchtlinge Container aufstellen. Das wird ja aber vom Senat verboten, außer die Flüchtlinge würden sozusagen ihrer Abschiebung nach Italien zustimmen, dann ginge das wohl aber so halt nicht. Die SPD drängt darauf, dass diese Flüchtlinge abgeschoben werden. Und selbst die CDU ist da dagegen. Die CDU hat neulich gemeinsam mit der Linken aus Protest die Bürgerschaft verlassen, weil sie dafür stimmen wollten, dass eben die Flüchtlinge aus Lampedusa genauso behandelt werden wie andere Flüchtlinge, die nach Hamburg kommen. Aber die SPD sperrt sich da weiterhin dagegen. Wir erinnern uns mal zurück, bevor Schill gewählt wurde, gab es in Hamburg so eine gewisse Law-and-Order-Stimmung. Die wurde von der SPD aufgenommen. Die SPD war es damals, die Brechmitteleinsätze erfunden und in Hamburg eingeführt hat. Auch da sind Menschen gestorben. Diese Brechmitteleinsätze, die waren überhaupt nicht nötig. Das war reiner Populismus, reines Law-and-Order-Gehabe vorher. Da wurden die Menschen, die dann die Brechmittel bekommen haben, einfach auf den Pott gesetzt sozusagen. Da wurde gewartet, bis das Zeug auf natürlichem Wege sozusagen wieder rauskam und die Menschen wurden viel weniger gefährdet. Die Hamburger SPD hat also eine lange Geschichte an Law-and-Order-Politik, an rassistischer Politik auch. Aber dadurch, dass es eben die SPD ist, rutscht sie immer mal unter dem Feindbildradar sozusagen durch. Und man hat doch immer mal die Hoffnung, dass sie ihrem Namen, Sozialdemokratische Partei Deutschland, gerecht wird. Aber darauf kann man insbesondere in Hamburg ganz offensichtlich nie setzen. Denn von denen kommt immer auch rassistische Politik und da werden, wie gesagt, jetzt seit gestern und jetzt für die nächsten Tage in Hamburg auf den Straßen rassistische Kontrollen durchgeführt. Racial Profiling ist eigentlich illegal, aber wird hier völlig offen praktiziert. Die Leute werden nach ihrer Hautfarbe aus dem Straßenverkehr gezogen und kontrolliert. Wer keine Ausweise hat, wird mitgenommen. Also das sind wirklich Zustände. Das hat man der SPD zu verdanken und da muss man weiter dranbleiben, sich mit den Flüchtlingen aus Lampedusa solidarisieren. In den nächsten Tagen gibt es sicherlich spätestens Mittwoch wieder Demos und man kann aber auch zu der Kirche zum Beispiel auf St. Pauli hingehen oder zu dem Zelt am Steindamm und da werden auch immer Spenden gebraucht. Da kann man sich informieren, was die Leute dort brauchen und gleichzeitig immer deutlich Kante zeigen gegen den Senat, gegen den SPD-geführten Senat, der dies zu verantworten hat. Angeblich sind selbst in der Polizei nicht alle damit einverstanden. Es gab wohl mehr Krankschreibungen als sonst. Also selbst da, wo man eigentlich in der Hamburger Polizei schon manchmal relativ merkbefreit ist, merkt man, dass das einfach nicht der richtige Weg sein kann. Und selbst da, wo man es überhaupt nicht erwartet, regt sich Protest. Aber gleichzeitig passt das natürlich zur Hamburger Polizei, dieses Vorgehen. Im Grunde kennen die nix. Wir erinnern uns letztes Jahr an den 2. Juni, als hier Nazi-Aufmarsch in Hamburg war. Und die Nazis von der Polizei, denen wurde der Weg freigeprügelt. Dann muss man sich auch nochmal, auch wenn das jetzt natürlich schon wieder über ein Jahr her ist, einfach mal klar machen. Es gab einen NSU-Mord in Hamburg. Das heißt, es muss auch Strukturen von Nazis hier vor Ort gegeben haben, die diesen Mord mitgetragen haben, die den vielleicht vorbereitet haben. Das wird ja bei allen Tatorten vermutet. Diese Nazis, die werden heute auch noch in Hamburg leben. Und diese Nazis werden auch auf dem Nazi-Aufmarsch gewesen sein. Die Hamburger Polizei ist sich nicht zu schade, NSU-Unterstützern die Straße frei zu prügeln, um es mal wirklich hier auf die Spitze zu sagen. Das hätte man auch damals vielleicht anders erwartet, ohne hier jemals an die Polizei appellieren zu wollen. Aber das ist einfach ein typischer Move der Hamburger Polizei. Die haben damals natürlich auch unter Schill entsprechend agiert und so weiter und so fort. Law and Order ist in Hamburg an der Tagesordnung. Da kann sich Hamburg noch so weltoffen und kulturell und so weiter geben. Das ist hier schon seit Jahren die allererste Politik und muss immer wieder zu Widerstand führen und dazu, dass wir eben im Kiez und auf St. Pauli und St. Georg und überall anders die Augen offen halten. Denn rassistische Kontrollen sind im Stadtbild auch einfach sichtbar. Und da kann man immer auch zumindest sich daneben stellen und mal schauen, dass da alles so weit rechtens zugeht. Ja, und es ist mal wieder und wie immer an der Zeit zu sagen, Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Beton. Dies ist nicht irgendein Party-Song, pardon. Stürmische Tage haben begonnen. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Augen und Ohren offen. Freut euch, Leute, ab heute wird zurückgeschossen. Regierung stürzen ist so easy wie nie, weil das ist ja gerade das Geile an der Demokratie. Bitte bye bye. Mein Name ist Bela B. und ich find's nicht okay, dass in Hamburg der Mob regiert. Einer macht, was er will. Sein Name ist Chill. Wir wollen, dass er seinen Job verliert. Ich erinnere mich nur noch, wie es auf einmal stark nach München roch, weil hier ein Spinner auf dem Hamburger Kessel sein Süppchen kocht. Plötzlich waren sie da, um die Sinnen und ihre Käsen zu vertreiben. Diesen Scheiß werde ich im Leben nie begreifen. Und deshalb blieb von uns ein Tanzbein tief in den Arsch geschoben. Und halte meinen Mittelfinger für den Senat nach oben. Dann merkt euch eins, diese Stadt gehört uns. Und dieses Ding geht heute raus an den Sack, der sie bumst. Merkt euch eins, diese Stadt gehört uns. Und dieses Ding geht heute raus an den Sack, der sie bumst. Tanzverbot, Tanzverbot, Tanzverbot. Keine falsche Bewegung. Tanzverbot, Tanzverbot, Tanzverbot. Keine falsche Bewegung. Tanzverbot, Tanzverbot, Tanzverbot. In Hamburg für die Herrschen. Tanzverbot, Tanzverbot. Naht und denkt deswegen jeden Tag, das Leben ist hart, ist nicht nur Sonne, Regen, zart. Denn Bauwagen vertreiben macht die Stadt zu gemütlich. Außer ein paar Zeilen habe ich für euch nichts übrig. Nur mit Stift und Zettel möchte ich anstiften, was anzuzetteln. Und statt Wack MCs die Regierung wegzubellen. Was nutzt der Aufstand der anständigen Stand auf einer Hauswand? Was wir hier brauchen, ist ein anständiger Aufstand. What a wicked game you play to make me feel this way. And the wicked things you do to make me dream of you. No, I'm not feeling well. No, I'm sending Shill to hell. Sending him to hell. Nobody moves, nobody gets hurt. Dance the ball, dance the ball, dance the ball. Keine falsche Bewegung. Dance the ball, dance the ball, dance the ball. Keine falsche Bewegung. Dance the ball. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Scheiß Hamburg, böses Hamburg. Ja, das war es auch schon fast für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Bleibt nur zu sagen, diese Sendung hatte ja wieder mal sehr viel in sich, was sicherlich wütend machen kann, was aber auch vielleicht nachdenklich stimmt, wie so häufig hier am Samstagabend 19 Uhr auf diesem Sendeplatz. Ja, und wir probieren eben jede Woche einen unverstellten Blick auf die deutschen Zustände zu werfen, die einfach momentan sehr zugespitzt auch stattfinden. Und ja, das hat ja durchaus auch etwas immer mit NSU zu tun, denn nach NSU gab es ja einfach schon, obwohl er durchaus hätte größer ausfallen können, so eine Art Aufschrei, und wurde kurz angemerkt, dass sich alle rassistisch verhalten haben, dass sowohl Behörden als auch Medien als auch Gesamtgesellschaft, Zivilgesellschaft, Linke diesbezüglich versagt haben. Ja, aber daraus werden keinerlei Konsequenzen gezogen. Das kann man jetzt schon sagen. Das war vielleicht immer mal schon klar, aber gerade jetzt von behördlicher Seite, da werden schamlos weiterhin völlig offensichtlich rassistische Kontrollen durchgeführt. Nicht nur jetzt, wo sie auf der Suche nach den Lampedusa-Leuten sind, sondern auch sonst ist das im Stadtbild durchaus sichtbar. Geht mal S-Bahn, Reeperbahn und durch andere S-Bahn-Stationen. Dort sind immer wieder rassistische Kontrollen zu sehen. Das ist illegal, wird aber trotzdem ist allgemeine Praxis der Polizei, nicht nur in Hamburg, sondern auch in ganz Deutschland wird das immer durchgeführt. Das sind also trotzdem jetzt immer mal davon die Rede ist, dass man schon einsieht, dass da rassistisch gehandelt wurde und so weiter und so fort, das gibt einfach keine Änderungen, die da absehbar sind. Und genau unter solchen Gesichtspunkten nehmen wir eben auch in dieser Sendung diese Ereignisse immer wieder in den Blick, um vielleicht einzufordern, aber eben insbesondere aufzuzeigen, dass aus NSU mal wieder keinerlei Konsequenzen gezogen wurden. Und es ist einfach auch über die Pogrome oder die Pogromstimmung berichten wir auch aktuell, weil eben beispielsweise in den 90ern NSU bei den Pogromen sozialisiert wurden. Auch das war hier schon mehrfach Thema. Deswegen halten wir es für wichtig, auch diese Sachen immer hier wieder aufzuarbeiten, zu bearbeiten, aufzuzeigen, auch was aktuell läuft. Und da eben möglichst einen unverstellten Blick, der sich von manchen Sachen eben nicht einlullen lässt, zu bewahren und da eben auf die momentanen deutschen Zustände einen unverstellten Blick zu werfen und dem friedlichen, weltoffenen, toleranten Deutschland eben kein Stück über den Weg zu trauen, den Anwohnerinnen von geflüchteten Unterkünften ihre Ängste eben nicht als Ängste abzunehmen, sondern sie als das zu benennen, was sie sind. Es ist Rassismus. Die gehen aus rassistischen Gründen gegen diese geflüchteten Unterkünfte vor. Und genau auf diesen Rassismus konnte sich NSU verlassen. Und deswegen wurden diese Morde eben nicht als Nazimorde erkannt. Auch das hat eben was miteinander zu tun. Und dieser gesamtgesellschaftliche Rassismus, der ist völlig ungebrochen immer noch hier vorhanden. Und es ist tagtäglich festzustellen, wer da mal so einen richtig sozusagen direkten Blick drauf werfen möchte. Das ist vielleicht nicht zwingend zu empfehlen, aber doch immer sehr aufschlussreich. Leserbriefe, Leserinnenkommentare im Internet und in den Zeitungen. Und dort wird einfach völlig ungebremst alles rausgelassen, was geht. Und dort kann man sich da immer wieder einen völlig realistischen Blick auf Deutschland, deutsche Zustände und Rassismus, auch Antisemitismus natürlich, erlauben. Das also an dieser Stelle gesagt. Und ja, wir hören uns nächste Woche Samstag 19 Uhr wieder und bis dahin halten wir die Augen offen auf St. Pauli, St. Georg und in ganz Hamburg, ganz Deutschland, um eben rassistische Zustände nicht einfach hinzunehmen, sondern auch mal dazwischen zu gehen. Ja, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you. Germany. This is the human right.